Viertens, das Mondkrebsprinzip. Empfindung, Gefühl, Geborgenheit, Lebensrhythmus. Licht, stille Einheit im Mutterleib, weich, geborgen. Empfängnis, Mutterschaft, Fruchtwasser, Schwangerschaft. Rhythmen des Lebens, mütterlich, weiblich, nährend. Busen, tiefes Wasser, Quelle. Hebamme, Schoß, zart, introvertiert. Seelische Tiefe, Verbundenheit, Romantik, empfindsam. Haus der Seele, der Kreis der Frauen, Lebensgemeinschaften, Familie, Pausen, Ruhen, Empathie, Verzeihen. Schatten, falsche, unbewusste Mutterbindung, emotionale Bedürftigkeit, Co-Abhängigkeit, Gefühlsduselei, zu empfindsam, weinerlich, jammernd, Depression, zu schüchtern, Empathie, verzeihen, Sumpf, Stagnation, ungesunde Passivität, Kind bleiben, nicht erwachsen werden. Zum Lebensprinzip der Mondenergie gehören das passive Widerspiegeln, der Rhythmus des Lebens und alles Weibliche und Weiche, das Kindliche und Empfindsame, die Familie und das gemütliche Nest und das Zuhause, das sie brauchen. Symbolisch steht nur die Seelenschale dafür. Wie unsere moderne Gesellschaft mit diesem Urprinzip, um das niemand herumkommt, weil wir alle aus einem Mutterleib und seinem Fruchtwasser geboren werden, umgeht, zeigt sich überall. In der modernen Medizin wird es mit Vorliebe abgeschafft, verdrängt, unterbunden oder weggeschnitten. Kaum hat die Wissenschaft durch chemische Analyse entdeckt, wie viel Schadstoffe Muttermilch enthält, wird Stillen für über 2 Jahrzehnte fast verboten. Erst 2 Langzeitstudien ermöglichten den überfälligen Schritt zurück zu Mutter Natur. Die verblüfften, auf ihren einseitigen Reduktionismus reduzierten Wissenschaftler mussten erkennen, wie nicht nur gestillte Kinder, sondern auch stillende Mütter in allen Untersuchungspunkten immer und ausnahmslos besser abschnitten als mit Kunstmilch ernährte Babys und fütternde Mütter. Das mütterliche Mondprinzip, die Heimat der Mutterliebe, war ihnen ebenso natürlich wie selbstverständlich durch die Lappen gegangen, wie alles Mondige. Der grüne Daumen lässt sich so wenig messen wie Mutterliebe oder der Geborgenheit vermittelnde Nestschutz, wobei beide so unglaublich wichtig für die gesunde Entwicklung eines Babys und Kindes, Jugendlichen und Erwachsenen sind. Stillen war so Schulmedizinern über Jahrzehnte kein Thema und sie merkten nicht einmal, was sie damit Müttern und ihren Säuglingen antaten. Jetzt finden sie, 3 Monate müssten reichen und zeigen damit nur, wie wenig sie weiterhin von diesem so wichtigen Urprinzip verstehen wollen. Alle indigenen Völker könnten belegen, wie wichtig langes Stillen ist. Den dadurch vermittelnden immunlogischen Schutz ignorieren Schulmediziner, da sie ja schon im ersten Lebensjahr impfen wollen. Ein gefährlicher und jedenfalls in dieser frühen Zeit absurder und auch schulmedizinisch völlig überflüssiger Unsinn. Inzwischen argumentieren deren übermutigsten Vertreter schon schwangeren Impfungen, was andere, wie ich, als Verbrechen gegen Neugeborene empfinden. Wurde die weiche Bandscheibe zwischen 2 harten Wirbeln aufgrund von Überbelastung plattgemacht und herausgepresst, wird dieser Teil von ihr weggeschnitten, so wie Brüste, Gebärmütter und Eierstöcke überhaupt gern prophylaktisch amputiert werden. Und wieder fällt den Schulmedizinern nicht einmal auf, dass sie so rabiat nur mit weiblichen Organen umspringen. Sobald ein Organ auch bei Männern vorkommt, unterliegt es einem ganz anderen Schutzprogramm. Hebammen, die noch den Mut zu Hausgeburten haben, werden so absurd hohe Versicherungssummen aufgebrummt, die praktisch einem Berufsverbot gleichkommen, und selbstverständlich gibt es weder Unterstützung noch Zuschüsse vom Staat. Ältliche Männer und männliche Frauen nicken jeweils bedächtig bei den begründeten Forderungen nach Unterstützung und lehnen zum Schluss alle Hilfe für dieses Lebensprinzip ab. Für Mond gibt es nie Geld. Und dabei wäre dieses Prinzip so bedürftig wie ein neugeborener Säugling. Das Mondprinzip ist so besonders wichtig, weil es unser aller Anfang begleitet und im Anfang liegt, nach dem drittwichtigsten der Schicksalsgesetze, bereits alles. Aber das führt trotzdem in patriarchalen Zeiten kaum zu Anerkennung, auf welcher Ebene auch immer. Kindergeld wird von der Politik, selbst in Zeiten, wo Gesellschaften wie die deutsche nichts dringender bräuchten als Nachwuchs, vorsätzlich so bemessen, dass es hinten und vorne nicht reichen kann, ein Kind angemessen aufwachsen zu lassen. Mütter sollen offenbar abhängig, hilflos und ausgeliefert bleiben. Das Kindergeld reicht nicht einmal zu einer vollwertigen kindlichen Ernährung, sondern ist wie Entwicklungshilfe ein Alibi und dem Ausdruck vom Tropfen auf den heißen Stein nachempfunden. Regierungen haben natürlich ein Familienministerium für dieses Prinzip, klassisch mit einer Frau besetzt, die dann nichts zu sagen hat, keinerlei Macht bekommt und auch nicht das notwendige Geld, sondern wieder nur so viel, dass es gerade als Alibi reicht. Man kann dann sagen, man hätte sich ja bemüht. Die Ministerin bleibt in der Regel eine Randfigur, die nur vor den Wahlen ausgepackt und demonstrativ nach vorne geschoben wird. Denn tatsächlich gibt es mehr weibliche als männliche Wähler. Nach der Wahl verschwindet sie sofort wieder in der Versenkung. Und ihre meist moderaten und etwas verzagt und weich vorgetragenen Finanzforderungen werden zwar zustimmend als wichtig empfunden, aber entweder abgelehnt oder radikal zusammengestrichen. Die steinreiche Bundesrepublik Deutschland hat es noch nicht einmal annähernd geschafft, ein Kindergartensystem wie die ärmliche DDR zu schaffen. Das liegt am fehlenden, archetypisch männlichen Willen. Leider gibt es in der Herrschaftszone des Raubtierkapitalismus nie ausreichend Geld für Kindergarten und Hortplätze, Spielplätze und Frühförderung oder eben Kindergeld und Ausbildungsunterstützung. Ein paar lächerliche Millionen lassen sich für solche Mondprinzipthemen kaum locker machen, aber Milliarden für die Löcher, die Spielschulden der Investmentbanker gerissen haben. Selbst Billiarden für Länder, die sich von Goldman Sachs in den Abgrund beraten ließen, wie Griechenland, sind kein Problem und werden von den Steuerzahlern berappt. Solche Sanierungen sind immer extrem wichtig für Kinderspielplätze, Schwimmbäder, Schulen und das Mondprinzip bleibt da wenig. Es gibt einfach Prioritäten und zu denen gehört bei uns das Mondprinzip sicher nie. Und die Mondtypen finden das natürlich sehr schade, einschließlich der Ministerin, aber kämpfen gehört nicht zu ihrem, sondern zum urmännlichen Marsprinzip. Bedürftige haben es schwer in unserem System und ihre oft auch noch weinerlich vorgetragenen Forderungen, weil sie ja gewohnt sind, vom großen Kuchen fast nie etwas und jedenfalls nichts Angemessenes abzubekommen, werden ebenso berechtigt wie lästig empfunden. Sie müssen wohl warten bis zu einem neuen Matriarchat. Dieses könnte sehr destruktiv plutonisch ausfallen, wenn wir etlichen Politmännern noch lange erlauben, diese himmelschreiende Unausgeglichenheit selbst gegen den gesunden Menschenverstand zu verteidigen und lieber weiter ihre Sponsoren von der Pharma- und Rüstungsindustrie zu befriedigen.